Die Massenkundgebung der Stadt Pyongyang zur Begrüßung der Erklärung der Regierung der DVRK fand am 9. August auf dem Kim-Il-sung-Platz statt. Genossen Kim Gi-nam, Choi Tae-bok und Lee Soo-young, der Vorsitzende des Zentralvorstandes der Sozialdemokratischen Partei Koreas, Kim Yong-dae, die Funktionäre des Ministerkabinetts, der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, die Mitarbeiter und Werktätigen der Organe, Fabriken und Betriebe und die Jugendlichen und Studenten in der Stadt nahmen daran teil. Lee Soo-young, Mitglied des Politbüros des Zetka der Partei der Arbeit Koreas und des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK und stellvertretender Vorsitzender des Zetka der Partei der Arbeit Koreas, verlas die Erklärung der Regierung der DVRK. Dann hielt Kim Gi-nam, Mitglied des Politbüros des Zetka der Partei der Arbeit Koreas und des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK und stellvertretender Vorsitzender des Zetka der Partei eine Rede. Er verurteilte die ungerechte Kritik der USA und ihrer Anhänger am ICBM-Test der DVRK und den Missbrauch der UNO für die Fabrizierung einer neuen Sanktionsresolution als eine in der Geschichte beispiellose inhumane Missetat und einen extremen verbrecherischen Staatsterror, was die völlige Beseitigung des Souveränitäts, des Existenz- und des Entwicklungsrechts der DVRK zum Ziel habe und daher nicht im geringsten zuzulassen sei. Zwar hätten die USA, der frecheste Gangsterstaat, durch die Mobilisierung der Abstimmungsmaschinerie der Gemeinen ohne ihre eigene Auffassung die Sanktionsresolution fabriziert. Aber es sei ein verzweifelter Versuch derjenigen, die über die Macht der DVRK, die eine neue strategische Stellung der weltberühmten Atom- und Militärmacht von Zuze eingenommen habe, erschrocken seien. Der Besitz der DVRK an den stärksten Atomwaffen und Raketen sei eine völlig gerechte Selbstschutzmaßnahme zur Verteidigung des Landes und der Nation und zur Sicherung ihrer Rechte auf souveräne Entwicklung. Die Realität, dass sich die USA, die sich gern die einzige Supermacht der Welt nennen, selbst unter Mobilmachung aller Kreti und Pleti keinen Rat wissen, was mit uns anzufangen sei, sondern nur ein gemeines verbrecherisches Dokument anfertigen, beweise es nochmals klar, dass der Kurs der Partei der Arbeit Koreas auf die parallele Entwicklung von Wirtschaft und Atomstreitkräften das ewige Banner für Frieden und Gedeihen und die Waffe für Städtensieg sei. Zwar hätten die feindseligen Kräfte bisher jede gerechte Ausübung der Rechte der DVRK problematisiert und mehrmals die angeblichen UN-Sanktionsresolutionen fabriziert. Aber die Sanktionen und Drücke könnten die DVRK nicht einschüchtern, sondern hätten diese dazu veranlasst, sich in ihrem souveränen Credo und ihrem Geist der Selbsthilfe zu stärken. Heute, wo die räuberische Handlung der USA den Gipfel erreicht habe, werde die DVRK die Kraft der Gerechtigkeit hundert- und tausendfach stärken, um den Herd von allerlei Ungerechtigkeiten und Bösen völlig zu beseitigen und denjenigen, die ihr im Wege stehen, es zeigen, welches schmerzliche, schauerliche Schicksal diese erleben werden. Die Nachbarländer, die die elementarste Gerechtigkeit und die Moral über Bord geworfen und als Drahtpuppe der USA blindlings gehandelt hätten, können sich der Verantwortung für die Verschlechterung der Lage auf der Koreanischen Halbinsel und die Gefährdung des Friedens und der Sicherheit der Region nicht entziehen. Wie auch die USA und ihre Speicherlecker rasen mögen, bleibe unsere Republik, die die stärksten Atomwaffen und die interkontinentale ballistische Rakete besitze, unerschütterlich da. Alle sollen sich unter der stets siegreichen Führung von Genossen Kim Jong-un für den endgültigen Sieg in der Konfrontation mit dem Imperialismus in den USA und beim Aufbau des starken sozialistischen Staates standhaft kämpfen. Anschließend hielten die Vertreter verschiedener Kreise und Schichten die Reden. In seiner Rede in Vertretung der Arbeiterklasse unterstützte der Direktor der Getreideverarbeitungsfabrik Pyongyang, Park Hyung-ryul, im Namen aller koreanischen Arbeiter voll und ganz die Erklärung der Regierung der DVRK gegen die widerrechtliche Sanktionsresolution der USA und der weiteren feindseligen Kräfte. In Vertretung der landwirtschaftlichen Werktätigen hielt Zong Yong-suk, Vorsitzende des Stadtbezirkskomitees Gyokpo, zur Leitung der genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe die Rede. Sie sagte, der Reis bedeute eben den Sozialismus und die Geschosse zur Vernichtung der Feinde. Mit dieser Überzeugung solle man die reiche Ernte einbringen, um die grausamen Sanktionen und Blockaden der Feinde zunichte zu machen. Kim Zol-ho, Dekan der Technischen Universität Kimtsek, der in Vertretung der Intellektuellen eine Rede hielt, hob hervor, die Intellektuellen werden angesichts der beispiellosen Herausforderungen der USA, die sogar das normale Handelsgeschäft und den Wirtschaftsaustausch völlig sperren, mit großen wirtschaftlich-technischen Erfolgen, die die Welt in Erstaunen setzen, die Eisennetze der Sanktionen zerreißen. Im Namen der Jugendlichen betonte Mun Zul, erster Sekretär des Staatskomitees Pyongyang des Jugendverbandes, die jungen Kämpfer werden sich als 5 Millionen Gewehre, Bomben und Atomsprengköpfe aufopferungsvoll einsetzen und dadurch das scheußliche Territorium der USA auf der Erde spurlos zersprengen. Anschließend gab es eine Massendemonstration.